Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Europa! Die ganze Woche wilde Spekulation. Wer wird Präsident der EU-Kommission? Ganz Europa haut sich die Köpfe ein. Jeder will nur einen aus seinem Verein. Wer wird der König von Europa? Der Prinz von Brüssel nach der Wahl? ISS wurde ein Deutscher ins All gebracht. Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Und am Airport Berlin herrscht Korruptionsverdacht. Hey, es war der technische Leiter. Der Bundesstaatsanwalt. Bundesstaatsanwalt. Sieht nicht so bald. Sieht nicht so bald. Eine Möglichkeit, die NSA zu verklagen. Kalte Füße, die Hände. SWR3